Besser ein guter Name als gutes Salböl und besser der Tag des Todes als der Tag der Geburt. Besser in ein Trauhaus gehen als in ein Trinkhaus gehen, denn jenes ist das Ende aller Menschen und der Liebende nimmt es zu Herzen. Besser Gram als Lachen, denn bei traurigem Angesicht ist dem Herzen wohl. Das Herz der Weisen ist im Trauerhause, aber das Herz der Toren im Hause der Freude. Besser das Schelten eines Weisen zu hören, als dass einer den Gesang der Toren hört. Denn wie das Knistern der Dornen unter dem Topfe, so ist das Lachen des Toren, auch das ist eitel. Die Erpressung macht den Weisen töricht, und Bestechung verdirbt das Herz. Besser der Ausgang einer Sache als ihr Anfang, besser ein Langmütiger als ein Hochmütiger. Übereile dich nicht in deinem Geist, ärgerlich zu werden, denn Ärger ruht im Busen der Toren. Sage nicht, wie kommt's, dass die früheren Tage besser waren, als die jetzigen? Denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Weisheit ist so gut wie Erbbesitz und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen. Denn Schatten gewährt die Weisheit, Schatten das Geld, aber der Vorzug der Erkenntnis ist, die Weisheit erhält dem, der sie besitzt, das Leben. Siehe an das Werk Gottes, denn wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am guten Tage sei guter Dinge und am bösen bedenke, auch diesen hat Gott gemacht ganz so wie jenen, damit der Mensch nachher nichts weiter zu erfahren bekomme. Alles habe ich gesehen in meinen eiteln Lebenstagen, manch ein Gerechter geht in seiner Gerechtigkeit zugrunde, und mancher Gottlose lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise, warum willst du dich zugrunde richten? Frevle nicht zu sehr und sei kein Tor, warum willst du sterben, ehe es Zeit für dich ist? Es ist gut, dass du an diesem festhaltest und auch von jenem deine Hand nicht lässest, denn wer Gott fürchtet, entgeht dem allen. Die Weisheit gewährt dem Weisen mehr Stärke als 10 Gewaltige, die in der Stadt sind. Denn es gibt keinen gerechten Menschen auf Erden, der Gutes täte und nicht sündigte. Gib auch nicht Acht auf all das Gerede, das man redet, damit du nicht deinen Knecht dir fluchen hörest. Denn du bist dir vieler Fälle bewusst, wo auch du anderen geflucht hast. Alles dies habe ich versucht mit Weisheit, ich dachte, ich will weise werden, aber sie blieb fern von mir. Fern ist, was da ist, und tief, ja tief, wer kann es ergründen? Ich wandte mich, und mein Sinn war darauf gerichtet, zu erkennen und zu erforschen und Weisheit und kluge Berechnung zu suchen und zu erkennen, dass Frevel Torheit und Narrheit Tollheit ist. Und bitterer als den Tod erfand ich das Weib, denn sie gleicht einem Netz und ihr Herz einem Fanggarn, ihre Hände fesseln. Wer Gott gefällt, entrinnt ihr, aber der Sünder wird durch sie gefangen. Siehe, das habe ich gefunden, spricht der Prediger, eins zum anderen fügend, um ein Ergebnis zu finden. Was ich fortwährend suchte, aber nicht fand, ist dies, einen Mann unter tausend habe ich gefunden, aber ein Weib unter allen diesen habe ich nicht gefunden. Nur dies, siehe, habe ich gefunden, dass Gott den Menschen gerade geschaffen hat, sie aber suchen viele Künste.